Упражнение 21, страница 58. Die Auswahl. Das Beefsteak. Die Beefsteaks. Das Essen. Der Film. Die Filme. Die Flasche. Die Flaschen. Die Gabel. Die Gabeln. Das Glas. Die Gläser. Die Hühnerbrühe. Die Hühnerbrühen. Der Kaffee. Der Kalbsbraten. Die Kartoffeln. Der Kuchen. Die Kuchen. Das Kulturhaus. Die Kulturhäuser. Die Garderobe. Die Garderoben. Die Gaststätte. Die Gaststätten. Das Gemüse. Das Gericht. Die Gerichte. Der Gurkensalat. Die Gurkensalate. Der Löffel. Die Löffel. Das Messer. Die Messer. Die Nudelsuppe. Die Nudelsuppen. Der Ober. Die Ober. Die Rechnung. Die Rechnungen. Der Saal. Die Säle. Die Speisekarte. Die Speisekarten. Der Teller. Die Teller. Der Wein. Die Weine. Bestellen. Betreten. Betrat. Betreten. Du betrittst. Er, sie, es betritt. Rufen. Rief. Gerufen. Schmecken. Sitzen. Saß. Gesessen. Zahlen. Danach. Flach. Tief. Vielleicht. Jung. Telefonisch. Zusammen. Man ist dort sehr gut. Einverstanden sein. Ich habe nichts dagegen. Der Tisch ist gedeckt. Zweimal Kaffee. Zum Nachtisch.